Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Soundcheck. Heute Nacht öffnen wir für knappe 2 Stunden die Schatztruhe des Beatclubs von Radio Bremen. Am Mikrofon ist Michael Frank und ab und zu Uschi Nerke. Fluorescent Leash and Eddie und der Titel Feel Older Now. Mit Hilfe eines kleinen Fernsehers mit Kopfhörerausgang begann ich vor etwa 40 Jahren damit, nicht mehr nur Musiksendungen aus dem Radio mitzuschneiden, sondern auch das ein oder andere Highlight aus den Fernsehprogrammen. Da das Tonbandmaterial manchmal knapp war, musste sparsam damit umgegangen und spontan entschieden werden, wann der rote Aufnahmeknopf gedrückt wurde. Weil ich zu spät merkte, was für eine Supernummer The Fluorescent Leash and Eddie im November 72 im Beatclub ablieferten, hatte ich jahrzehntelang nur die letzten Sekunden des Songs auf einem Senkel. Ich hatte schon bald nach der Ausstrahlung keine Ahnung mehr, von wem die Musik war und hätte nicht im Traum daran gedacht, den Song noch einmal zu hören. Dank der seit Ende 2008 vorliegenden Gesamtausgabe aller Beat Club-Folgen wurde mir nun dieses Vergnügen möglich gemacht. Die Ouvertüre dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk war also dieser Song von The Fluorescent Legion Eddy, Feel Older Now heißt er. Eine Studioproduktion davon war 1972 auf der ersten LP von The Fluorescent Legion Eddy veröffentlicht worden. Die kenne ich bisher nicht, aber vermutlich war sie nicht halb so ekstatisch wie diese live in einem TV-Studio von Radio Bremen eingespielte Version. Aus The Fluorescent Legion Eddy wurde bald Flowin' Eddy und zumindest die Zappa-Fans werden wissen, dass sich hinter den Pseudonymen die Leadsänger der Turtles verbargen, Mark Volman und Hyatt Kalin. Notgedrungen verbargen. Als sich die Hitband The Turtles aufgelöst hatte, war den beiden nämlich juristisch untersagt worden, das Markenzeichen Turtles für ihre weitere Karriere zu benutzen. Also nannten sie sich The Fluorescent Legion Eddy. Erstmals tauchten sie bei Zappa 1970 auf dessen Soloalbum Changa's Revenge auf. Zusammen mit Turtles-Bassist Jim Pons stiegen die beiden schließlich bei Zappas Mothers of Invention ein, aber Zappa wurde im Dezember 1971 von einem angeblich eifersüchtigen Mann in den Orchestergraben des Londoner Rainbow Theaters gestoßen. Er überlebte mit Glück, die Verletzungen am Kehlkopf ließen aber seine Stimme tiefer werden und für den Rest seines Lebens hatte er chronische Rückenschmerzen. Da Zappa für ein halbes Jahr an den Rollstuhl gefesselt war, mussten sich die Mothers nach anderen Verdienstmöglichkeiten umschauen. Flo und Eddie gingen letztlich mit der restlichen Mothers-Besetzung als The Fluorescent Legion Eddie auf Tour und ins Studio. Auch beim Beat Club-Auftritt von 1972 im November waren sie mit dabei. Ainsley Dunbar am Schlagzeug, Jim Pons am Bass und Don Preston an den Keyboards. Als Leadgitarrist war zusätzlich Gary Rowles engagiert worden. Leadsänger war bei Feel Older Now Howard Kalin. Um Perlen aus der Beat Club Schatztruhe geht's hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr. Und da sich die Musik für junge Leute in den 7 Jahren des Beat Clubs rasant veränderte und Regisseur Mike Leckebusch auch ein Händchen für Kontrastprogramm hatte, schimmern die Perlen auch in den unterschiedlichsten Farben. Oh, how to Valentine's today. You'll make me mine. Long, long time today. Thank you. Etwas mehr als 6 Jahre liegen zwischen den ersten beiden Nummern, 2 Songs der Monks und dem Ausschnitt aus Lark's Tongues and Aspic von King Crimson. Zu ihrer Zeit waren sowohl die Monks als auch King Crimson wirklich so etwas wie Avantgarde. The Monks waren Ex-GIs, die nach dem Ausscheiden aus der Armee zunächst als normale Beatband in deutschen Clubs agierten, damals hießen sie noch Torquays. Ende 1965 war dann ein radikaler musikalischer und optischer Schwenk vollzogen worden. The Monks traten von nun an tatsächlich in Mönchskluft und mit Tonsurhaarschnitt auf und die Musik war auf ein stampfendes und schreiendes, monotones Etwas reduziert worden, in dem manche heute ein Vorecho von Punk entdecken. Statt Rhythmusgitarre zu spielen, hackte Monk Dave Day die Offbeats auf einem Banjo, verstärkt mittels 2 kleiner Mikros, die er in den Schallkörper gesteckt hatte. Gitarrenfeedback, damals noch nicht von Hendrix zur Kunstform geadelt, gab's damals auch schon bei den Monks und bei der ersten Nummer der Monks gerade gab's eine Episode, während der gleich 3 der Monks eine auf dem Boden liegende Gitarre tappingmäßig bearbeiten. Ausgestrahlt wurden 1966 in der Juli-Ausgabe des Beat Clubs 3 Nummern der Monks, zu hören waren gerade Monk Chant und Oh How Do You Do Now, How You Do Now. Aus der vorletzten Ausgabe des Beat Clubs vom November 1972 kam der Ausschnitt aus Lark's Tongues and Aspic von King Crimson. Was die Band damals ablieferte, war nicht nur in Bereichen wie Harmonik, Klangfarbe oder Metrik äußerst komplex. Hinzu kam eine respekteinflößende Präzision der Ausführung, ohne dass sich das Ganze in meinen Ohren akademisch und blutleer anhörte. Perkussionist und neben Bill Bruford zweiter Drummer war damals für kurze Zeit Jamie Muir. Dessen unkonventionelle Einfälle haben viel zu der Mischung aus Disziplin und Freiheit der damaligen King Crimson-Besetzung beigetragen. Robert Fripp war natürlich der Gitarrist und Mastermind des Projektes, David Cross der Geiger und John Wetton der Bassist. Der Gitarrist, der gleich zu hören sein wird, war knappe 19 Jahre alt, als er als Teil eines Power-Trios im Beat Club auftrat. Der Bassist war 19, der Drummer 24 Jahre alt. An Awful Lot of Women heißt der Song, viele Jahre bevor AC/DC ein ähnliches Statement betreffs einer Frau namens Rosie machten. Shout, shout, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, eat, shout, shout, hee hee, for this nose is dead. You know that's what locks for me. You know when I'm taking off. You know when I'm taking off. You know when I'm taking off. Yeah. Lauter Aufnahmen aus der TV-Serie Bean Club gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das waren gerade 3 Songs aus Beat Club-Folgen vom März und Januar 1971 bzw. Juni 1970. Los ging's mit einer Formation aus Irland. Skid Row nannten sich die 3, Brandon Shields Bass und Gesang, Noel Bridgman Schlagzeug und Gary Moore Gitarre. Tatsächlich war Skid Row die erste Profiband, bei der Gary Moore mitmachte. Als Skid Row ihr erstes Album eingespielt hatten, 1970, war Moore gerade mal 18 Jahre alt. Nicht verwechseln sollte man die Dubliner Band Skid Row mit der Band gleichen Namens aus den USA. Als die US-Band 1987 einen Plattenvertrag bei Atlantic ergattert hatte, kam das Gary Moore zu Ohren, der genehmigte es der Band, den Namen Skid Row weiterbehalten zu dürfen, gegen eine einmalige Zahlung von $35.000. Nach Skid Rows Auftritt beim Beat Club im März 71 war noch eine Band mit einem der großen Gitarrenvirtuosen zu hören. Peter Halsall, besser bekannt als Ollie Halsall, war Multiinstrumentalist und konnte zum Beispiel wunderbar Vibraphon spielen. Seine flinken Gitarrenläufe waren 1971 auf jeden Fall ziemlich unerhört. Allenfalls Jazzrocker wie John McLaughlin durften damals Ähnliches drauf gehabt haben, etwas später dann noch Alan Holdsworth. Die Band, mit der Ollie Halsall nach Skid Row zu hören war, heißt Petto, benannt nach deren Sänger Mike Petto. Alle 4 von Petto hatten bereits seit 1966 in einer gemeinsamen Band gespielt, Timebox hieß sie. Leider war auch der Band namens Petto nicht der Erfolg beschienen, den sie aufgrund ihres Könnens, der stilistischen Vielfalt und ihres Humors verdient hätte. Der Song, den Petto im Januar 1971 im Beat Club zelebrierten, heißt San Antone. Mike Petto starb bereits 1979 an Kehlkopfkrebs. Ollie Halsall blieb gefragter Studiomusiker und war seit Mitte der 70er Jahre lange Zeit wesentliches Mitglied in verschiedenen Bands von Kevin Ayers. Ollie Halsall starb 1992 an einer Heroinüberdosis. Am Schluss dieser Beat Club Trilogie gab es die Band Family. Aus der Folge vom Juni 1970 stammt die frenetische Version von Weaver's Answer. Roger Chapman war bekanntlich der unnachahmliche Sänger der Band, John Charlie Whitney spielte Gitarre, John Weider Bass und Geige, Polly Palmer Tasten, Vibraphon und Querflöte und Rob Townsend Drums. Sonia Christina and Curved Air mit Propositions. We'll be right back. Thank you. Aus dem Jahr 1971 stammen die letzten beiden Aufnahmen, Songs von Curved Air und Deep Purple, exklusiv für den Beat Club von Radio Bremen eingespielt. Curved Air mit Geiger Daryl Way, Gitarrist und Keyboarder Francis Monkman und Sängerin Sonja Christina hatten damals gerade ihre erste LP veröffentlicht, in mehrfarbigem Vinyl, was damals aber ziemlich geknistert haben soll. Zu hören war von Curved Air der Song Propositions, ausgestrahlt am 27. März 1971. Danach gab's unüberhörbar Deep Purple mit einem Track vom 71er Album Fireball, No, No, No. Ein deutliches Statement gegen Machtmissbrauch, arrogante Politiker und gegen Umweltverschmutzung und ihre Folgen, zum Beispiel giftigen Regen. Und das mit All You Need Is Love scheint auch noch nicht geklappt zu haben. Do We Love Each Other? No, No, No. Die Nummer wurde in der Beat Club Folge vom 25. September 1971 ausgestrahlt. Am 27. Juli desselben Jahres trat die Band Ossibisa im Beat Club auf, eine Band aus London mit Musikern aus Ghana und aus der Karibik. Und mit Ossibisa endet die erste Soundcheck-Stunde mit Schätzen aus dem Beat Club Archiv. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 2 Uhr, Ossibisa mit Fallacy. Place don't seem the same anymore. All my best friends gone. Und da hat der Elektrolurch den falschen Song gestartet. Wir gehen jetzt aber wirklich zu dem Song von Ossibisa. This one explains the crisscross rhythms that explode with happiness. Yeah. We start with a 9/8, a 6/8, and a 3/4 time signatures. And somewhere there, an African time signature we know you don't know. Fallacy, if you think your head is bigger than mine.